Was mal, ja, Arsch. Jetzt. Hallo, guten Abend. Sind Sie der Hallo, Arzt gut. hier? Entschuldigung. Sind Sie der Arzt hier? Entschuldigung, bin ich hier richtig? Ist das Ja, die ich. Notaufnahme? Ja, hier, Sie sind in der Notaufnahme. Ich bin zuständiger Arzt heute für die Notaufnahme. Ah, das ist schön, dass da jemand da ist. Ja, Gut. guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Mustafa Aydın. Ich bin hier auf der Notaufnahme als Assistentarzt tätig und möchte mit Ihnen dieses Gespräch führen. Ist alles in Ordnung für Sie? Ja, Sie sagen, Sie sind Assistenzarzt. Verstehen Sie auch alles oder sind Sie noch ein unerfahrener Arzt? Ja, ich bin erfahrener Arzt. Seit 3 Jahren. Nee, ich habe erfahrener Arzt. Ja, einfach. Machen Sie keine Sorge. Ich kann Sie untersuchen und ich kann mit Ihnen dieses Gespräch führen und mit dem Oberarzt über Ihre Beschwerden besprechen. Okay, alles klar. Dann bin ich. Wie heißen Sie? Mein Name ist Elvira Wünsch. Könnten Sie Ihren Nach- und Vornamen langsam durchbuchstabieren? Mein Vorname ist Elvira Emil Ludwig. Entschuldigung, E. Emil Ludwig, V wie Vogel, I wie Ida, R wie Richard, A wie Anton. Elvira Wünsch, kommt von Wünschen. Wünsch. Okay, ich möchte wiederholen. Elvira, E wie Emily, L, V, I, R wie Richard, A. Genau, Elvira. Elvira. Wünsch. Ja, Wünsch, W wie Ja. Wellen und N, A, nee, Entschuldigung, wie Schule, SCH. SCH, genau, Wünsch. Elvira Okay, Wünsch. wie alt sind Sie, Herr Wünsch? Ja. Frau Wünsch, Wünsch. Entschuldigung. Ich bin 78 Jahre alt. 78 Jahre alt. Wann Ja. sind Sie genau geboren? Am 18. Februar 1900, was ist das? 48. 48. Ich möchte wiederholen, Sie sind 78 Jahre alt und 18.02.1948 geboren. Ja. Wie groß sind Sie, Frau Wünsch? 1,73 Meter. 73. Und wie viel wiegen Sie? 85 Kilo. 85 Kilo. Ja. Okay. Was führt Sie heute uns? Oh, Entschuldigung, wie war Ihr Nachname nochmal, Herr Doktor? Wie heißen Sie? Mustafa Aydın. Mustafa, Herr Mustafa. Ja, mein Nachname ist Aydın, mein Name Ah, ist Aydin. Mustafa. Ja, woher soll ich das wissen? Immer diese. Woher kommen Sie? Ja. Aus welchem Land? Ja, ich komme aus der Türkei. Ah, also immer diese türkischen Ärzte. Okay, alles klar. Ich kann Alles in seit. Ordnung für Sie? Ja, alles gut. Alles gut. Okay. Ich kann seit 2 Tagen nicht richtig laufen. Und mein rechtes Bein ist sehr schwach. Und gestern bin ich auch hingefallen. Und dann heute merke ich auch, dass mein rechter Arm komplett auch sehr geschwächt ist. Entschuldigung, rechten Bein und rechten Arm, haben Ja, Sie gesagt. Aha. gestern hat es angefangen mit dem rechten Bein und heute mit dem rechten Arm. Und heute bin ich auch beim Treppensteigen, konnte ich mein rechtes Bein nicht belasten und bin hingefallen. Sie sind hingefallen, ha? Ja. Haben Sie beim Hingefallen den Kopf gestoßen? Ja, so ein bisschen, richtig. Ich war an der Treppe. Ich bin auf mein Handgelenk hingefallen. Das ist sehr blau, wie Sie sehen. Ich Und kann das ich sehen. habe auch meinen Kopf angeschlagen, aber da ist nur ein kleiner blauer Fleck. Okay, waren Sie ohnmächtig nach dem Hingefallen? Nach dem Hinfallen, Hinfallen, ja. ohnmächtig war ich nicht. Aber haben Sie erbrochen? Nein, nein. Okay. Und dann, seit 2 Tagen können Sie nicht laufen, ha? Schon, aber es wird immer schlimmer. Also heute kann ich kaum das rechte Bein belasten. Schlimmer. Also ich Okay, kann haben Sie stehen, aber ich kann nicht Schmerzen? laufen. Okay, haben Nein. Sie Schmerzen? Ich habe kein Gefühl im rechten Bein. Kein Gefühl. Ah, Ja. okay. Kein Gefühl. Haben Sie sich verletzt vor der dieses Problem? Vor diesem Problem? Vor diesem Problem, nein. Ja, kein Vorher war alles in Verletzung. Ordnung. Ja, kein Verletzung. Okay, erinnern Sie daran, was genau passiert? Es gibt einen Auslöser für diese Nein, Beschwerden. es hat langsam angefangen, dass das Bein, dass ich nicht mehr richtig laufen konnte. Ganz einfach. Langsam anfangen, ne? Langsam angefangen, ja. Und also seit gestern, vorher war nichts. Und heute kann ich fast gar nicht laufen. Ich verstehe Sie. Es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben, aber machen Sie keine Sorge. Ja, ich Ich mache hoffe, mir Sorgen. Ich mache mir schon. wir werden die Ursache Ihrer Beschwerden herausfinden. Ha? Und Deswegen bin ich dann, hier. ja, Sie sind eine gute Entscheidung getroffen. Haben Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Nein, ich habe einfach überhaupt kein Gefühl. überhaupt kein Gefühl? Nein. Aber könnten Sie Ihr Bein und Ihren Arm bewegen, Heute, hochheben? gestern ja, heute nicht mehr. Haben Sie irgendwelche andere Probleme, andere Nein, Beschwerden? das ist genug, das reicht. Ja, das reicht. Ja, Sie haben recht. Aber ich möchte Ihre Beschwerden ein bisschen genau verstehen, was Sie haben. Und dann haben Sie Fieber? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Haben Sie Übelkeit derzeit? Nein, nein. Sie haben gesagt, dass Sie keine Schmerzen haben, ha? Nein. Und einfach Sie können Ihren Arm und Ihr Bein nicht bewegen. Ja, ich habe keine. Okay. Okay, ich Ich habe keine. verstehe. Okay. Ja, irgendwelche Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang gibt es? Bisher noch nicht, nein. Könnten Sie Stuhlgang machen? Ja, ich war heute Morgen, ja. Das ging. Okay. Ich verstehe. Ja, haben Sie, ja, haben Sie, könnten Sie schlafen? Ja. Ja. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, war alles okay bisher. Ja, okay. Und dann haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, chronische Krankheit, Ja, ich habe Blutdruck? ho hohen Blutdruck und seit 5 Jahren ungefähr habe ich Herzrhythmusstörungen. Und hatte auch schon mal vor 10 Jahren mal einen kleinen Herzinfarkt. Wann? Entschuldigung. Das war vor 10 Jahren. Herzinfarkt, Ja. vor 10 Jahren. Wurde bei Ihnen ein Stent, wissen Sie das Wort? Ein Stent Ja, ich weiß das schon. eingesetzt? Da ist damals ein Herzkatheter gemacht worden und ich habe einen Stent bekommen. Ich bin auch regelmäßig beim Kardiologen und wie gesagt, war alles gut. Bis vor 5 Jahren, da habe ich Herzrhythmusstörungen dann zusätzlich bekommen. Okay. Ja, ich verstehe. Und dann, Sie haben gesagt, dass Sie seit 5 Jahren Bluthochdruck haben. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, das erzähle ich doch. Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen. Ja, Rhythmusstörungen. Haben Sie oder nehmen Sie regelmäßig dagegen etwas Ja, ich habe ein? Medikamente natürlich, ja. Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig? Och, das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich in meiner Liste mal schauen. Da ich habe so einen Medikamentenplan. Da steht alles drauf. Aber nehmen Sie alle Medikamente regelmäßig ein? Da, ja, die nehme ich noch ein, ja. Welche Arzt, auf welchem Arzt, auf welchem Arzt, nee, welcher Arzt haben, nee, auf welchem Arzt besuchen Sie Wer, regelmäßig? bei welchem Wegen Arzt ich bin, wollen Sie wissen? Mein Hausarzt ist der Herr Müller. Herr Müller, haben Sie einen Kardiologe? Ja, das ist der Herr Frank, Herr Dr. Frank. Herr Frank, Ja. Franka. Sie haben gesagt, dass Sie keine Liste über Medikamente haben, ha? Ich habe eine Liste von Medikamenten. Ah, entschuldigen, könnten Sie mir diese Liste Das kann ich Ihnen zeigen? nachher, das kann ich Ihnen nachher geben, ja. Ah, okay. Und damit wir Ihre Medikamenten draufschreiben können, ha? Das ist sehr wichtig. Sie wollen genau die Medikamente übernehmen. Jawohl, natürlich, ja, habe ich ja da. Ja. Okay, heute können wir dieses Medikament erfahren. Ich habe es in meiner Tasche, aber das kann ich Ihnen nachher geben, ja. Ah, okay. Wann nehmen wir diese Liste bekommen? Das ist sehr wichtig. Ich habe diese Liste in meiner Tasche. Ja, wo ist Ihre Das Tasche? kann ich nachher Ihnen geben. Die Tasche Ja. ist draußen im Wartezimmer. Bei Draußen im Wartezimmer. meinem Okay. Mann, ja. Okay. Und dann nach der Untersuchung können wir Natürlich. Ihren Mann Natürlich. kontaktieren. Und Natürlich. dann Frau Elvira, Frau Wünsch ist mein Nachname. Frau Wünsch, außer Herzrhythmusstörungen, Blutdruck und haben Sie andere Vorerkrankungen? Na, das ist ja genug, das reicht. Ja, wurden Sie schon mal operiert? Nein. Keine Operation. Ah, okay, sehr gut. Rauchen Sie? Nein. Mhm. Trinken Sie Alkohol? Auch sehr selten. Ja, wie oft? Wie gesagt, sehr selten, wenn ich mal auf einem Fest bin oder bei einer Mhm. Feier, aber Ah sonst ja. kaum mehr. Okay, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich, aber ich muss diese Frage auch stellen. Konsumieren Sie irgendwelche Drogen? Drogen? Nein, nein, nein. Okay. Sind Sie in den Wechseljahren, ha? Also ich glaube, mit 78 Jahren sollte man das schon hinter Ja. sich haben. Ja, aber haben Sie Herr Doktor, irgendwelche Probleme? diese Frage ist, glaube ich, überflüssig. Ja. Ich bin seit Ja. fast Sie 30 haben. Jahren schon in den wechselnden Jahren. Da gibt es keine Wechseljahre mehr. Ja, aber alles in Ordnung? Die typischen Symptome, was man halt so in den Wechseljahren hat. Ja, manchmal gibt es Blutungen in diesem Bereich. Nein, nein. Und okay, aber besuchen Sie Ihre Frauenarzt regelmäßig? Nein, nein. Okay. Eigentlich, warum? Ich habe keine Probleme. Sehr gut, okay. Und dann, ja, was macht, ja, sind Sie pensioniert, ha? Ja, mit Ja. 78 Jahren sollte man das schon. Ja, sehr gut, okay. Mit wem wohnen Sie? Ich wohne mit meinem Mann zusammen, ja. Mhm. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Ja, ist Ihre Eltern noch am Leben? Nein, die sind schon vor vielen Jahren verstorben. Woran sind Sie gestorben? Erinnern Sie Mein daran? Vater hatte Schlaganfall und meine Mutter Mhm. hatte Krebs, Brustkrebs. Brustkrebs, Mutter, okay. Haben Sie Geschwister? Nein. Okay. Ja, ich verstehe. Ja, ich habe alle nötige Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, Herr Doktor, ich mache mir Sorgen. Ich möchte gerne wissen, was ich habe, weil ich kann jetzt das rechte Bein und meinen rechten Arm nicht bewegen. Das macht mir große Sorgen, dass es nicht weggeht. Ja, ich verstehe. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Ich wollte meine Vermutung mit Ihnen teilen. Aufgrund von Ihren Beschwerden habe ich den Verdacht auf eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Okay, was bedeutet Sie das? haben. Das bedeutet, dass Sie leiden an Herzrhythmusstörungen. Und zuerst würde ich gerne mit Ihrem Kardiologen und Ihrem Hausarzt darüber besprechen, welche Herzrhythmusstörungen Sie haben. Deswegen zuerst Okay. momentan. Machen Sie doch ein EKG, dann sehen Sie es wahrscheinlich, Ja, oder? ich würde auch EKG schreiben. Und auch Körper untersuchen und dann ja auch gleichzeitig würde ich gerne Herzultraschall durchführen Ah, ja, natürlich. und dann so Ultraschall für die Halsultraschall kann man sagen um ihre Gefäße zu überprüfen und aber ja nach der wenn wir wenn wir ergeben wenn wir Ergebnisse, wenn die Ergebnisse vorliegen, würde ich gerne nochmal mit Ihnen darüber sprechen. Ja, gerne, Momentan, unbedingt. ja. Haben Sie andere Frage? Nee, danke. Ich möchte vielen Dank erstmal für Ihre Zeit. Und Ja. ich mache mir halt schon große Sorgen. Ja, ich verstehe Sie, aber Sie sind in den guten Händen und ja, einfach würde ich gerne Ihre Beschwerden verstehen, was Sie haben und nach der Untersuchungen können wir darüber klar, ausführlich Sie informieren. Okay, vielen Dank. Ich schockiere Sie. Sie sind sehr seriös, aber ja. Sind noch andere Fragen? Es fehlen einige Fragen noch. Darf ich einige Ja, Fragen stellen? ja natürlich. Zunächst, ist das erstes Mal oder hatten Sie Nein, noch einmal? das ist in dieser Form das erste Mal. Erstes Mal, ja. Erinnern Sie sich an alles? Wie Was meinen oder Sie das? bewusstlos verloren? Ich war nicht bewusstlos. Ich kann mich noch Ich an habe alles erinnern. gefragt. Ja. Ja, Und dann ist Ihnen eine Schwellung auf Bein aufgefallen. eine Schwellung in den Beinen? Nein. Und haben Sie Allergien? Nein. Vertragen Sie alles? Bisher ja. Okay, vielen Dank. Darf ich Frau fragen? Münch, haben Sie Sehstörung und Hörstörung? Ich habe das Gefühl, dass ich auf der rechten Seite auch etwas weniger höre. Ja, das stimmt. Und auch mit dem Sehen ist ein bisschen unsicher, aber etwas verschwommen. Aber ist mir nicht so gut, nicht so richtig aufgefallen, nein. Darf ich? Hörstörung auch? Ganz leicht. Aber das habe ich schon länger. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist oder ob das noch was Altes ist. Aber das habe ich schon länger. Ja, ich glaube, Dankeschön. Frau Doktor wollte was fragen. Ja, danke. Hatten Sie Sprech- oder Sprachstörung? Ja, Also heute Morgen hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, die Worte auszusprechen. Das ist jetzt wieder etwas besser geworden. Aber stimmt, heute Morgen war das so, ja. Und ich konnte auch meinen Tee nicht richtig trinken. Das ist so ein bisschen hier rausgelaufen aus dem Mundwinkel. okay. Gute Frage. Nächste Frage. Keine Fragen? Ist Ihr Blutdruck gut eingestellt? Bisher war das gut eingestellt, ja. Wie war die letzte Blutdruckwert? Beim Hausarzt war der zuletzt bei 140 zu 80. Oh, sehr gut. Nehmen Sie regelmäßig Blutverdünner? Ja, ich nehme Aspirin 100. Ja, das weiß ich genau. Aspirin 100 habe ich. Super, danke. Ich habe schon gefragt, Sie haben nicht gesagt. Sie haben nach den Medikamenten gefragt. Die anderen Namen weiß ich nicht, aber Aspirin weiß Mein Kardiologe sagt mir, ich muss andere Blutverdünner nehmen seit 5 Jahren. Aber ich wollte nicht. Aspirin ist doch auch ein Blutverdünner, habe ich gesagt. Deswegen bin ich bei Aspirin geblieben. Darf ich fragen? Aber natürlich, bitteschön. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ja, meine Impfungen hat mein Hausarzt überprüft letztes Jahr und er meinte, das ist alles in Ordnung. Dankeschön. Darf ich? Aber natürlich, Frau Doktor. Hatten Sie schon mal solche Beschwerden kurzzeitig und vorübergehende schon mal gehabt? Nein, bisher noch nicht. Nein, das ist das erste Mal. Dankeschön. Okay. Sollen wir weitermachen oder brauchen Sie eine kleine Pause, Herr Doktor? Dr. Mustafa, ist er da? Weil, ja, okay, einfach weitermachen. Wenn keine Fragen sind, dann machen wir doch gleich weiter. Bitte schön. Ja, ich wollte diese eine Frage stellen. Ich dachte, dass wir keine Zeit haben. Ja, eine Frage, bitte schön. Was haben Sie für eine Frage? Nee, ich habe nichts. Ja, Kollegen haben die Fragen schon gestellt? ja. nötige Frage gestellt. Dann machen wir weiter. Übergabe Ja. an den Oberarzt. Bitte schön. Ich habe eine Patientin, ich habe eine Patientin gesehen. Es handelt sich um Elvira Wünsch. Sie ist 78 Jahre alt und Weiter. am 18.02.1948 geboren. Sie ist 1,73 Meter und wiegt 85 Kilogramm. Und die Patientin stellte sich bei uns mit seit 2 Tagen bestehende Rechts. Arm und Rechtsbein Rechtsseitige. rechtsseitige und rechtsseitige Arm- und Beinparalyse bei uns Wie vor. heißt es genau? Paralysie oder Paraplegie, Paraparese, Hemiparese, Hemiplegie oder Kribbelparästhesie? Hemiparese. Hemiparese. Okay, das diskutieren wir nachher. Gut, weiter. Hemiplegie, einfach Ich weiß es, Sie sind Hemiplegie, der Arzt. okay, Hemiplegie, nicht Hemiparese, Hemiplegie. Vielleicht haben wir eine Schreiben neue. Sie nicht, bitte, Lockmann sagt sie, schreiben Sie nicht, okay? Das müssen Sie wissen. Hemiplegie, der Unterschied zwischen Hemiplegie und Hemiparese, Ja. Kribbelparästhesie, Paraplegie, Paraplesie, Paraparese. Gibt es so Ja. viele Begriffe? Also, Sie sagen Hemiparese oder Hemiplegie? Hemiplegie, 100%, ja. Hemiplegie, also, Sie Yes. sprechen von einer rechtzeitigen Hemiplegie. Okay. Okay, und dann die Patientin gab an, dass sie wegen dieser Beschwerden hingefallen sind und sie haben Hingefallen sei, hingefallen sei dass die und Patientin hingefallen sei, ja. fallen sei und aber es gibt Es keine gibt keine Kopfverletzung. Kopfverletzung. Vielleicht ein Nein. Mikrofon an, ausschalten bitte. Nein. Nein, irgendjemand spricht, das Ah, stört. okay. Und die Beschwerden haben sich im Laufe der Zeit verschlimmert und es gibt keine Schmerzen und kein Auslöser. Die Beschwerden haben langsam angefangen und Wann haben die Schmerzen angefangen? Wie lange ist die Zeit her? Das ist sehr wichtig bei so seit einer zwei Symptomatik. Tagen. Seit 2 Tagen. Okay, können Sie das einschätzen, wie viele Stunden das her sind? 48 Stunden. Ungefähr 48 Stunden. Okay, Ungefähr, ja. gut. Und dann, die Patientin erwähnte, dass sie eine Sehstörung heute Morgen bemerkt habe. Und dann begleitend klagte sie über Eine Hörschwäche links. ein Hörschwer links, ja. Rechts, pardon, rechts, rechts, ja. Rechts, ja. Okay. Und dann, ja. Wir haben Medikamente nicht erhalten. Welche Medikamente nehmen Sie? Wir warten auf Ihren Mann, um diese Medikamenteliste Bekommen. Okay. zu bekommen. Okay. Und dann, als Vorerkrankung Aber sind ein. nimmt sie Blutverdünner ein? Ja, sie nehme regelmäßig Acetylsalicylsäure ein. Also Ja, Aspirin. Aspirin, ja. Ja, sie leide an Arterialhypertonie und Herzrhythmusstörungen unbekannt. Und ich werde Ihren Hausarzt und Kardiologe kontaktieren. Okay, und warum nimmt sie das Aspirin ein? Wegen dem Hochdruck? Wegen der Herzrhythmusstörungen. Sicher. Hat sie nicht eine KHK und Herzinfarkt und Stent? Ja, ja, Sie haben recht, vollkommen recht. Die Patientin, bei der Patientin wurde vor 10 Jahren eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt, gleichzeitig ein Stent eingesetzt Okay. wurde. Hatte sie einen Herzinfarkt oder war das eine? Ja, Herzinfarkt, das war Herzinfarkt. Also das heißt, sie hat eine Myokardinfarkt. KHK sozusagen. KHK, chronische Herzkrankheit. Okay, Ja. also eine KHK. Gut. Hatte sie, erzählen Sie ruhig weiter. Ja, es gibt keine Operation in der Okay. Gichte. Hat sie Sie rauchen. Harninkontinenz oder Stuhlinkontinenz? Ich habe schon diese Frage gestellt. Nein, Sie haben keine Beschwerde darüber. Sie habe keine Sie haben keine. Harninkontinenz oder eine Stuhlinkontinenz. Okay, gut, weiter. Ja, Sie rauchen nicht, kein Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint. Und ja, Ihr Vater ist an einem Apoplexie gestorben. Auch Ihre Mutter ist an eine Brustkrebs. Mama, Mama. Mammakarzinom gestorben. Okay. Ja. Muss man nicht sagen, der Vater sei an Schlaganfall und die Mutter an Mamakrebs gestorben, also nicht mit ist, sondern sei, wegen den Zeiten Sei, heutzutage, ja. sei, oder? Point Okay. 1 für Sie, ne? Gut, weiter. Ja, das war alles. Aufgrund von einer amnestischen Angabe habe ich einen Verdacht auf Apoplexie oder Thromboembolie. Was jetzt? Apoplexie oder Thromboembolie? Was ist es jetzt? Kann man sagen, ja, ich zuerst würde ich gerne, Sie haben kein Schmerzen, aber ich möchte mit Ihrem Welche Hausarzt besprechen. Untersuchung machen Sie gleich als erstes? Ja, können wir auch Ein EKG, EKG, einfach EKG, EKG. Sie ja, wollen ja wissen, EKG. welche Rhythmusstörungen sie hat. Was ist Ihre Vermutung? Was hat sie für Rhythmusstörung? Ja, wegen der Vorhofflimmern zum Beispiel kann Wahrscheinlich der Hochflimmern. Okay. wahrscheinlich, hochwahrscheinlich, ja. Genau. Und welche Untersuchung machen Sie als nächstes bei Verdacht auf Schlaganfall? Schlaganfall. Sie haben doch gesagt, ab. Tomographie können wir ja. Tomographie, natürlich, ganz schnell. Ja, Das geht ja. ganz schnell. Dann wollen Sie sehen, was für eine Art von Apoplexie das ist. Und zwar ist es eine Hirnblutung oder eine ischämische Infarkt. Ja, bei der Tomographie können wir, wenn die hämorrhagische Blutung, können wir auch bei der Tomographie diese Blutung überprüfen. Aber Sie haben gesagt, hin an Ischämie. Sie haben Ischämie. Oder Ja, Ischämie, genau. wir können einfach Ischämie nicht direkt in der Tomographie überprüfen, sondern MRT oder Sehr gut, späterer, genau. ja. Was ist Ihr Verdacht mit den Symptomen, was sie hat? Ist es eher eine Blutung mit den Angaben, was sie haben, oder ist es eher eine Ischämie, eine zerebrale Ischämie? Was ist Ihre Ja, Vermutung? Sie haben vollkommen recht, aber es so, ja, wenn Patient, ja, Ich möchte ich, Ihre ah, Vermutung. okay, Also ich, was denken Sie, es was gibt ist? keinen Hinweis auf Hämorrhagie, weil ihr Blutdruck ist kontrolliert auch, 130 und 80 habe sie gesagt, und deswegen, meine Vermutung ist Apoplexie. Also eine zerebrale Ischämie, Zerebrale Ischämie, ja. Durchblutungsstörung sozusagen. Warum? Weil sie hat schon Durchblutungsstörung. eine KHK, sie hat Rhythmusstörungen, sie ist schon alt und. Genau. Also, wir gehen von einer zerebralen Ischämie. Und wo ist die Ischämie? Rechts, links? Zerebral? Links. Ne, Ischämie links. Sehr Links. gut. Also, wir haben Ja. eine linkshirnige zerebrale Ischämie bei Verdacht auf Wir haben ja noch kein EKG, aber wir haben jetzt ein Ja. EKG geschrieben. Sie hat ein chronisches Vorhofflimmern mit einem Puls von 80, aber es ist ein Vorhofflimmern. Also eine linkshirnige zerebrale Ischämie bei, ach so, nee, genau, chronischem Vorhofflimmern und bekannter KHK. Okay, welches Gefäß ist betroffen bei einer zerebralen Ischämie? Welche? Die Arteria cerebri media. Die ja, Sie haben recht. Wahrscheinlich die Media, genau. Ja, Media. Okay. Ich Gut, was ist, was dachte, gibt's dass noch? Sie Was mich gibt's noch für gefragt haben. Differentialdiagnosen? Machen wir weiter. Ja, als Differentialdiagnose kommen Hämorrhagie auch, Okay. intrakraniale Hämorrhagie Genau, was noch? und Was heißt Hämorrhagie auch auf Deutsch? Hämorrhagie, Hirnblutung. Hirnblut. Genau. Was haben Sie gesagt? Hirnblut. Hirnblutung. Hirnblutung. Hirnblutung. Hirnblutung oder einfach eine zerebrale Blutung, ja. H-E-R-N, Hirnblutung einfach nur. Hirnblutung, genau. Hirnblutung. Und Andere Differentialdiagnosen. ja, ja. Klar, TIA, das ist alles neurologisch, genau. Was noch? Was hat man im Kopf? Da kommt von Herrn Toprak oder Frau Toprak ein guter Hinweis. Tumor, natürlich, ein Ja. Hirntumor. Auf Türkisch, Tümör. Tümör, richtig, also ein Hirntumor. Woran muss man noch denken? Was gibt es im Kopf noch? Was kann es noch sein? MS, sehr gut. MS, jawohl. Aber ist sehr untypisch natürlich. MS, so. Ah, oh, schreibt man das so in Türkisch? Aneurysma? Ein Aneurysma, ein Hirnaneurysma. Okay? Ja. Ein Hirnaneurysma kann sowas auch mal machen, natürlich. Aussackung, was ist das aus? Das ist Aneurysma. Aussackung. Aneurysma. Aussackung. Sehr gut. In Betracht. Natürlich, wir sprechen hier über Differentialdiagnosen. Was kann alles noch Ja. möglich sein? Genau, TIA nach 48 Stunden, nicht nach 84. Ist ein bisschen knapp, jawohl. Also, das heißt, viele Differentialdiagnosen haben wir jetzt natürlich nicht. Das Ganze spricht natürlich schon für eine Hirnischämie oder eine zerebrale Ischämie. Und wenn die Symptomatik auf der rechten Seite ist und wenn wir von einer Hemiparese sprechen, dann ist der Insult oder die zerebrale Ischämie linkshirnig. Dann spricht man von einem linkshirnigen zerebralen Insult oder zerebrale Ischämie. Und Sie müssen sich wirklich diese Begriffe sehr gut kennen und differenzieren. Was ist linkshirnig? Was ist rechtshirnig? Was bedeutet Ischämie? Was bedeutet Hämorrhagie? Was ist Hemiplegie, Hemiparese, Paraparese, Paraplegie, TIA, Aneurysma? Also diese neurologischen Begriffe müssten Sie leider gut kennen, damit Sie das auch gut zuordnen können. Und die Symptome natürlich. Was ist, wissen Sie, haben wir. Wie lang ist die Zeit? Jetzt kommen wir zur Therapie. Entschuldigung. Also, ich gebe Ihnen jetzt ein paar Ergebnisse. Sie haben ein EKG gemacht. Da haben wir ein Vorhofflimmern. Sie haben die Medikamentenliste bekommen. Die Patientin hat Aspirin 100, hat Candesartan 16 Milligramm, hat Amlodipin 5 Milligramm und Teuraximid 5 Milligramm. Nicht viele Medikamente, nur so viel. Und Ja. Aspirin 100, genau. Was wollte ich noch sagen? Genau. Sie haben einen Herzultraschall gemacht. Das Herz pumpt gut, eine gute LV-Funktion, keine Klappenfehler, kein Perikarderguss, keine Auffälligkeiten. Und genau. Welche Therapie kommt jetzt bei diesem zerebralen Insult in Frage? Was würden Sie vorschlagen? Zuerst sollten wir Neurologe Man hört sie sehr leise. jetzt. Hallo. Liegt's an mir, oder? Nee. Also, genau. Welche Therapie ist hier, was ist Ihr Therapievorschlag? Ja, zuerst würde ich diese Patientin stationär aufnehmen und Natürlich. dann, ja, und dann ja, müssen wir mit dem, ja, müssen wir ein neurologisches Konzil veranlassen. Und Jawohl. dann, aber diese Patientin ist ein bisschen ältere Patientin, deswegen können wir ja normalerweise, das Therapie hängt von dem Alter ab auch, dass Nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil ja, sie ist noch sehr fit. Sie redet so viel. Also. ich würde gerne Heparin anfangen auch. Heparin Okay. und Würden Sie die Patientin lysieren? in diesem Fall kann ich nicht anfangen, ja, wegen Warum der nicht? Lise, ja, wegen des Alters. Nein, das Alter ist kein Hindernis, glaube ich jetzt. Ja, das ist, Was ja. spricht gegen eine Lyse? Entschuldigung. Was spricht gegen eine Lyse? Warum würden Sie bei dieser Patientin keine Lyse machen? Herr Blutungen Toprak, zum wo ist Herr Beispiel. Toprak oder Frau Toprak? Neurologin. Ja, aber ja, gegen zum Beispiel Blutungen, Wann ja. macht man eine Lyse? In welchem Zeitraum? Welche Zeitspanne? In 19 Minuten. 90 Minuten? Nein. Länger, oder? 80? Nee, Ich nicht länger. glaube 4 Stunden, oder? 4 bis 6 Stunden ist doch die Lysezeit. Ah, okay, 4 Stunden. Ah, bin ich nicht schlecht? Genau, 4 bis 6 Stunden, genau. 4 bis 6. Also, Ja. Sie sind doch Anästhesist, junger Mann, das müssen Sie doch wissen. Also, Ja, ich will, wir haben keine Nördliches. 4 bis 6 Stunden ist die Lyse, das Lysezeitfenster, nennen Sie das. Das heißt, die Zeit, wenn die Patientin kommt und sagt, sie hat seit 2 Stunden diese Symptome, dann denken Sie auch an eine Lyse natürlich. Wann machen Sie keine Lyse? Wenn es eine Hirnblutung ist, machen Sie natürlich keine Ja. Lyse. Wenn es eine Ischämie ist, machen Sie eine Lyse. Das hängt natürlich nicht vom Alter ab, sondern von dem Zustand, von den Vitalparametern der Patientin und von der Wahrscheinlichkeit, ob sie davon profitiert oder nicht. Das Ja. heißt, es ist der klinische Zustand, der neurologische Zustand und die Vitalparameter. Davon machen Sie es abhängig. Wenn die Patientin berichtet aber schon seit 48 Stunden diese Symptome zu haben, und das heißt, diese Aphasie, diese vorübergehende Aphasie, Sprachstörung ist auch besser geworden. Und Sie haben die Untersuchungen gemacht, das ist eine zerebrale Ischämie. Die Symptome sind stabil im Moment, aber sie hat eine leichte Hemiparese, also keine Lyse. Was machen Sie dann, wenn Sie keine Lyse machen? Einfach engmäßige Monitorung und Ja, genau, das heißt, sie kommt ja. auf die Stroke Unit oder auf die Intensivstation, damit man engmaschig erstmal Ja, und die Vitalparameter kontrolliert. Flüssigkeitszufuhr. Ne? Ja, Es hängt vom Flüssigkeitszufuhr. Kreislauf natürlich ab. Das heißt, was macht der Kreislauf? Wie sind die Vitalparameter versus die neurologische Symptomatik? Ja, Gut. Blutgasanalyse. Genau. Wie Genau. geht jetzt die Therapie weiter? Welche Medikamente geben Sie ihr? Eliquis. Was ist Eliquis? Ja, Eliquis ein direkt orale Antikoagulant. Genau, Ja. ein neuer ein Antikoagulant Neue von Generation. neueren Generation. Was ist der Wirkstoff von Eliquis? Eliquis ist der Handelsname. Ja, Eliquis ist der Handelsname. Man gibt immer den Wirkstoff an, nicht den Handelsnamen. Ja, Wir wollen ich ja keine Werbung für Pharmafirmen machen. weiß. Ja, ich weiß, aber könnten Sie mir einfach ein Hier, gucken Sie mal in die, da, Ihre Freunde helfen Ihnen. Guck mal. weiter von der. Ah, Apixaban. Ja, Apixaban, sehr gut. Faktor 10 Hämmer. Okay, Apixaban, wie oft gibt man Apixaban? Einmal, zweimal, dreimal? Keine Ahnung. Oh, Herr Doktor, ja Wir gut, haben keine neurologische Intensivstation. Sie sind Anästhesist, Aber okay. wir haben keine Ja. neurologische Intensivstation. Schauen Sie Entschuldigung. mal, Ihre Freunde helfen Ihnen, die haben hingeschrieben. Wie oft gibt man Apixaban? Zweimal. Wissen Sie auch vielleicht zufällig die Dosierung, wie viel Milligramm das sind? 2,545. 2,5 oder 5? Welches geben Sie? Ja, zwischen 2,55 Nicht bis zwischen. 5. Es gibt nur 2,5 oder 5 Milligramm. Normalerweise gibt man zweimal 5 Milligramm. Okay? Zweimal 5 Milligramm, okay. Alles klar. Bei Patienten, die normalerweise über 70 sind oder sehr untergewichtig sind, das heißt unter einem BMI von, glaube ich, 20 oder 25 Gramm, dann gibt man gerne die 2,5 Milligramm, aber normalerweise 2x5 Milligramm. Okay? Ich bin furchtbar, gell? Ich weiß. Also, duale Antikoagulation. Ja, was machen Sie mit Aspirin? Machen Sie das jetzt weiter oder nicht? Wenn Sie Apixaban geben. Haben wir Ja. Kardiologen unter uns? Ja, wir können hier auch Das heißt, Sie weitermachen. geben Apixaban zweimal, dann geben Sie auch noch Aspirin, zwei Blutverdünner. Was passiert dann? Ja. Dann bekommt sie Ihre Hirnblutung. Mensch. Tja, was machen wir jetzt? Könnten Sie diese Frage genau stellen noch einmal? Also, sie hat ja Aspirin 100 schon gehabt. Ja. Und jetzt geben Sie ja noch zusätzlich Apixaban. Dann hat sie zwei Blutverdünner. Ja. Einmal Faktor 10-Hemmer und einmal Thrombozytenhemmer. Das heißt, sie steigern, erhöhen das Blutungsrisiko. Ist das in Ordnung? Blutdruckrisiko, was? Blutdruck? Ah, Blutungsrisiko. Blutdruckrisiko, ja. Wo sind die Freunde? Wer will dem jungen Mann Ich helfen? bin kein Neurologe, Entschuldigung. Ja. Stopp. Also, stopp Ordnung. oder in Ordnung? Aber ich dachte Ordnung. Ich kann weitermachen. Das ist meine Erfahrung, aber ich bin nicht sicher. Genau, Sie machen ein neurologisches Konzil und ein Ja, kardiologisches Konzil. Wie soll ich das immer. antworten? Auch gut, sehr gut, jawohl. Also normalerweise, sie hat ja eine stabile KHK. Und wenn Sie jetzt Apixaban geben, dann hören Sie normalerweise mit dem Aspirin auf. Wenn sie denn jetzt einen Herzinfarkt hätte oder nochmal einen neuen Stent bekommt und sie hat Apixaban, dann gibt man beides für mindestens 3 Monate oder 6 Monate zusammen, obwohl hohes Blutungsrisiko, weil sie einen neuen Stent bekommt. Danach, nach halbem Jahr oder nach 3 Monaten, manchmal sogar nach 4 Wochen, je nachdem, was der Kardiologe sagt, nimmt man das Aspirin dann raus. Okay? Wie Jetzt, wissen Sie ausführlich? sie hatte jetzt ja keinen Herzinfarkt, sondern nur ein Vorhofflimmern. Und dann reicht es, wenn man das Apixaban gibt. Aspirin raus, weil dann erhöhen sie das Blutungsrisiko und das wollen wir ja nicht. Ja. Okay, jetzt war sie auf das 2 Tage auf der Stroke Unit. Sie haben sie anbehandelt mit Apixaban. Kreislauf ist stabil. Der Patienten geht es gut. Sie kann sprechen, sie kann schlucken. Sie hat keine Harn- und keine Stuhlinkontinenz. Sie hat noch ein bisschen eine leichte Hemiparese rechts. Was machen Sie jetzt mit der Patientin? Schicken Sie sie wieder nach Hause? Nein, der Herr. Sehr gut. Sie schicken die Patientin in eine neurologische Reha. Ja. Wunderbar. Das reicht jetzt, oder? Herr Doktor. Ja, danke. Sind Sie Neurologe? Ich bin Internist, ich bin Kardiologe, ich bin Intensivmediziner und ich bin Ah. Hausarzt. Als Hausarzt muss man leider alles können, ja? Ja. Ich habe immer Okay. Probleme mit mit den neurologischen Krankheiten. Ja, wir hatten keine neurologische Intensivstation, sondern operative Ja, Intensivstation. das ist oft so, das stimmt. Aber in Wenn der wir diese Prüfung? Patienten aufnehmen, einfach fernlassen, nee, eine Konsultation, wir machen eine Ja, aber das Konsultation. ist immer so. Das ist auch hier in den Krankenhäusern genauso. Wir sind Ja, jetzt gibt in es einer auch? Prüfung, wir sind in einer Prüfung deswegen so streng, aber normalerweise wird es auch hier in vielen Krankenhäusern genauso gemacht, wie Sie das auch hatten. Man macht ein Konsil, der Kollege oder die Kollegin gibt eine Empfehlung und genauso machen wir das. Ich konnte sagen, hey, ich bin Assistentarzt, muss ich mit dem Oberarzt darüber besprechen bei Nein, der Sie sind Prüfung. verantwortlich, Sie müssen das wissen. Okay, aber leider, ja, nicht leider. Aber das ist ja eine Prüfung, das ist ja eine Sprachprüfung und keine medizinische Prüfung Okay. normalerweise. Aber manche Prüfer wollen auch das wissen. Wenn Sie natürlich grobe medizinische Fehler machen, Ja, aber wir haben zum dann Glück können Sie diesen Fall natürlich auch nicht. sagen, oh, der ist nicht so gut. Aber es war alles gut. Man muss natürlich nicht unbedingt alles wissen. Das ist auch völlig normal. Könnten Sie mir Feedback geben? Ich weiß nicht, wie die Prüfer sind. Ich glaube, die Kollegen können ein besseres Feedback geben oder Doktor. Geben mir meine Kollegen. Also, nee, für heute bei Ihnen, natürlich. Wir Ja, geben ja. Ihnen schon das Feedback, natürlich. Ich wollte nur abschließend fragen, haben die Kollegen oder Kolleginnen noch Fragen oder Empfehlungen? Haben wir alles korrekt gemacht oder haben wir Neurologen unter uns? Herr oder Frau Toprak, kamen so viele Vorschläge. Habe ich. Herr Wer ist Toprak, Toprak? Toprak hat alles geschrieben, Herr Toprak, draufgeschrieben. genau, bitteschön, sind Sie Neurologe? Abi, ben kadın doğum.